Good morning and good morning from São Paulo, Brazil. Guten Morgen und guten Morgen aus São Paulo in Brasilien. Now look. Schau mal. The whole way life has been handed down from generation to generation is empty, is futile. Die ganze Art und Weise, wie das Leben von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist leer, ist sinnlos. Why? Warum? Because they're not God's values. Weil das nicht Gottes Werte sind. Look. I love this next part. So, ich liebe diesen nächsten Teil. It was not a ransom payment of silver and gold which eventually perishes. Es war kein Lösegeld aus Silber und Gold, das schließlich vergeht. But the precious blood of Christ. Sondern das kostbare Blut Christi, who like a spotless, unblemished lamb was sacrificed for us. Der wie ein makelloses, unbeflecktes Lamm für uns geopfert wurde. Look. Schau mal. I never have and never will like debts. Ich habe Schulden nie gemacht und werde sie auch nie mögen. I made a decision that I don't buy anything at all unless I have the money. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich nichts kaufe, wenn ich das Geld dafür nicht habe. And I have my reasons for that. Und ich habe meine Gründe dafür. So, since I was a teenager, I lived like this. Seit ich ein Teenager war, habe ich so gelebt. Now, what does it mean? Was bedeutet das nun? That meant that regarding money and finances, I had to have a very careful attitude. Das heißt, dass ich in Bezug auf Geld und Finanzen eine sehr vorsichtige Haltung einnehmen musste. So, you know, I remember when I bought my first car. Ich erinnere mich noch daran, wie ich mein erstes Auto gekauft habe. I worked so hard, I saved and saved and saved. Ich habe so hart gearbeitet, gespart und gespart. With a very specific, clear purpose to buy that car. Mit einem ganz bestimmten Ziel, dieses Auto zu kaufen. So when I finally had that car, als ich das Auto dann endlich hatte, that car to me as an 18-year-old kid was very precious. War es für mich 18-Jährigen sehr wertvoll. See, I started working just before my 15th birthday. Kurz vor meinem 15. Geburtstag fing ich an zu arbeiten. That's when I left school and went into the working world. Da verließ ich die Schule und stieg in das Berufsleben ein. And I've never stopped to work. Und ich habe nie aufgehört zu arbeiten. So I remember, you know, when I was young, it was so precious to me, this car, because to me it was very costly. Ich erinnere mich, als ich jung war, war das Auto für mich sehr wertvoll, denn für mich war es sehr kostspielig. And look what Peter says here. Schau, was Petrus hier sagt. Peter says that we have not been ransomed, we've not been purchased. The silver and gold perishes. Petrus sagt, wir wurden nicht freigekauft, wir wurden nicht mit vergänglichem Silber und Gold gekauft. The price that was paid for you, der Preis, der für dich bezahlt wurde, was the life of Jesus himself. War das Leben von Jesus selbst. So let me ask you a question. Deshalb möchte ich dich etwas fragen. What would make your life more precious? Was würde dein Leben wertvoller machen? If I save up every penny that I earn for 50 years. Wenn ich jeden Cent, den ich verdiene, 50 Jahre lang spare. Because you are a slave. Weil du ein Sklave bist. And then after 50 years of saving up every penny. Dann nach 50, nach 50 Jahren, in denen ich jeden Cent gespart habe. I pay the owner of your life as a slave that money and now you're free. Zahle ich dem Besitzer deines Sklavenlebens das Geld und du bist frei. Would that be a high price? Wäre das ein hoher Preis? It would be. Das wäre er. But I'm still alive. Aber ich bin immer noch am Leben. You have your life and I have my life. Du hast dein Leben und ich habe mein Leben. But what would happen if I would say to your slave, to the slave owner. Aber was würde passieren, wenn ich dem Sklavenhalter sagen würde? You're allowed to take a knife and put it into my body and cut my throat. Du darfst ein Messer nehmen und es in meinen Leib stecken und mir die Kehle durchschneiden. If you only let that slave free. Wenn du nur diesen Sklaven dafür gehen lässt. You tell me, what's more precious, 50 years of saving up or the life of a person? Sag mir, was wertvoller ist, die Ersparnisse von 50 Jahren oder das Leben eines Menschen. You know, my example doesn't even pay justice. Mein Beispiel ist nicht einmal angemessen. Because it was not a random life that had to be given for you. Denn es war kein zufälliges Leben, das für dich hergegeben werden musste. It was the only son of a perfect, holy God, whose son never did anything wrong. Es war der einzige Sohn eines vollkommenen heiligen Gottes, dessen Sohn nie etwas falsch gemacht hat. And he was willing to let his blood be poured out so that you don't have to live anymore according to the system of this world. Und er war bereit, sein Blut zu vergießen, damit du nicht mehr nach dem System dieser Welt leben musst. I think sometimes we forget the high price it was paid for us. Ich denke, wir vergessen manchmal den hohen Preis, der für uns bezahlt wurde. You know, silver perishes, gold perishes. Silber vergeht, Gold vergeht. God was willing to pay the highest possible price for you, so that he could have ownership of your life. Gott war bereit, den höchstmöglichen Preis für dich zu bezahlen, damit er dein Leben in Besitz nehmen kann. Once we understand this, we really have no other option but to live the way Peter tells us here. Sobald wir das verstanden haben, haben wir keine andere Möglichkeit, als so zu leben, wie Petrus es hier sagt. Like, how can we still act like the world or our own desire owns us? Wie können wir immer noch so tun, als ob die Welt oder unser eigenes Verlangen uns noch besitzen würden? The moment we became a Christian, the highest price possible was be paid for you and for me. In dem Moment, in dem wir Christ wurden, wurde der höchstmögliche Preis für dich und für mich bezahlt. And you know, sometimes I think we lose sight of how precious, how expensive, how costly it was to save us. Manchmal verlieren wir aus den Augen, wie kostbar, wie teuer und wie kostspielig es war, uns zu retten. My dear friend. Mein lieber Freund. When you want to live for yourself or when the world puts pressure on you to live like they live. Wenn du für dich selbst leben willst oder wenn die Welt Druck auf dich ausübt, so zu leben wie sie. Pause your heart and remind yourself what it cost Jesus to purchase you. Dann halte dein Herz inne und erinnere dich daran, was es Jesus gekostet hat, dich zu kaufen. And always remember. Erinnere dich immer daran. I am no more owner of my life, I'm only steward. Ich bin nicht mehr Eigentümer meines Lebens, ich bin nur noch Verwalter. The blood paid for me. Das Blut hat für mich bezahlt. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.